9mm Blei. Ich verbrenne, was mich zerfrisst, und zerstöre, was danach ist. Außer Asche soll nichts mehr übrig sein. Meine Träume meinten mir schon lange, dass ihr Stadt glaubt und erfällt. Auf diesen gottverlassenen Arsch meine sonst so heichlein Welt. Wenn die Nacht erwacht, geb ich das Feuer frei. Mein Posten schützen 9mm Blei. Ich verbrenn, was mich zerfrisst, und zerstöre, was da noch ist. Außer Asche soll nichts mehr übrig sein.